3.2b. Strunz? Hier ist Effenberg. Frau Strunz? Ja, hier ist Franziska Strunz. Herr Effenberg, wo sind Sie? Auf der Autobahn bei Leipzig. Es tut mir leid, ich komme zu spät. Aber wir hatten einen Stau. Ich bin so in einer Stunde in Dresden, so gegen 10. Gut, Herr Effenberg. Danke für den Anruf und gute Fahrt.